Kundgabe 5555. Empfangen durch Bertha Dodder am 13.12.1952. Willensfreiheit. Jesus Christus. Dem Willen in euch gebiete ich nicht. Ich lasse ihm seine Freiheit. Dennoch füge ich alles so, dass eurem Willen immer Gelegenheit geboten wird, ihn recht zu richten. Er kann also in meinen Willen eingehen, denn diese Möglichkeit ist Zweck allen Geschehens im Erdenleben. Ich werde nichts dem Menschen senden, was ihm hinderlich wäre an seiner rechten Willensrichtung, an seiner rechten Einstellung zu meiner Ordnung von Ewigkeit. Doch seine Entscheidung steht ihm völlig frei. Das müsstet ihr wissen, um euch eurer Verantwortung bewusst zu sein. Denn nichts ist dazu angetan, euch zu einer falschen Entscheidung zu drängen. Alles aber dazu, eure Willensprobe bestehen zu können. Und wieder könnet ihr Menschen nur hingewiesen werden zu Jesus Christus, der euch sicher zur rechten Entscheidung des Willens verhilft, so wie ihr ihn anrufet um seinen Beistand. Die einzige Gefahr eines geistigen Versagens, eines Rückganges auf eurem Entwicklungsweg, ist der geschwächte Willen. Und diesen könnet ihr jederzeit stärken im Glauben an Jesus Christus und sein Erlösungswerk. Und so wird sich der Mensch, der sich bewusst unter das Kreuz Christi stellt, der also die durch den Kreuzestod erworbenen Gnaden in Anspruch nimmt, auch stets recht entscheiden. Er wird nicht anders denken, wollen und handeln als in meinem Willen, weil er gleichsam nun den Weg Christi geht, dessen Ziel ich war, sein Vater von Ewigkeit. Es ist euer Gegenwille gebrochen mit der Hingabe an Jesus Christus, der nun in euch lebendig wird und euch an verkehrtem Wollen und Denken hindert, der euch zieht nach oben Kraft seiner unendlichen Liebe. Und dennoch bleibt euer Wille frei, denn in freiem Willen müsstet ihr euch zu ihm bekennen, in freiem Willen seine Hilfe und seine Gnaden in Anspruch nehmen. Ihr werdet nicht gedrängt, aber auch nicht gehindert, den Weg zu gehen, den er gegangen ist und der mit Sicherheit zu mir führt. So wie aber einmal dieser freie Wille sich ihm zugewandt hat, brauchet ihr keinen Rückfall mehr zu fürchten. Denn der euch erlöst hat durch sein Blut, der gibt euch nimmermehr her, so wie ihr einmal die Entscheidung für ihn getroffen habt. Wer schwachen Willens ist, der lebt noch ohne ihn und kommt daher auch schwerlich zum Ziel. Denn einen schwachen Willen bearbeitet noch mein Gegner und oft mit Erfolg. Dennoch kann er nicht gezwungen werden nach oben oder nach unten. Daher traget ihr die Verantwortung selbst so lange, bis ihr sie dem göttlichen Erlöser, Jesus Christus, übertragen habt. So lange, bis ihr euch ihm übergebet, der euch dann wahrlich freimachet aus der Gewalt des Gegners, der euren Willen stärkt, so dass er nun sich recht entscheidet. Amen.